بسم الله الرحمن الرحيم. Ich begrüße euch alle mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit auf euch anlegen. Erstmal, liebe Geschwister, bedanke ich mich bei Allahu Azza wa Jal, dass er mir heute ermöglicht hat, hierhin zu kommen. Und möge Allahu Azza wa Jal den Brüdern es vergelten, die mich heute hier eingeladen haben. Möge Allahu Azza wa Jal ihnen Gutes im Diesseits und im Jenseits geben. Möge Allahu Azza wa Jal sie reichlich belohnen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Die erste Sache ist, liebe Geschwister, dass man ja nicht denken soll, dass hier jemand sitzt, der viel Wissen hat. Dass man ja nicht denken soll, dass der hier vorne sitzt, ein Alim ist oder irgendwas anderes ist. Ich bin ein Miskin, Achi. Ich habe kein Wissen. Ja? Aber ich gebe mir und euch einen folgenden Tipp, liebe Geschwister. Und das ist eine Sache erstmal, bevor wir mit dem Vortrag beginnen. Und zwar, das, was ich euch heute erzähle, das, was heute aus meinem Mund kommt, prüft das nach. Prüft das nach, ob das mit Koran und Sunna übereinstimmend ist. Und hört mir nicht zu, nur weil ich Abu Ibrahim bin. Oder weil ich einen Bart habe. Oder weil ich gekürzte Hose habe. Sondern urteilt nach dem, was aus dem Mund kommt. Wenn es mit Koran und Sunna und mit den Aussagen der Salaf übereinstimmt, dann nimmt. Ansonsten schmeißt weg. Und das sollte der Maßstab von uns allen sein, liebe Geschwister. Wir sollten nicht nachgucken, wie die Person heißt oder was für einen Titel man hat oder ob man einen langen Bart hat oder eine gekürzte Hose hat. Achtet auf das, was aus dem Mund rauskommt. Das ist wichtig. Das ist das A und O, liebe Geschwister. Weil wir wissen, wie viele Leute heute in Irre geführt werden durch bestimmte Sachen, was bestimmte Leute erzählen. Und das, was aus dem Mund kommt, ist sehr, sehr wichtig. Und das, was an Taten gezeigt wird, ist sehr, sehr wichtig. Deswegen möge Allah Azza wa Jal uns Haq als Haq und Batil als Batil zeigen lassen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Absichten annehmen. Und möge Allah Azza wa Jal uns zu demütigen Dienern machen. Zu dem machen, die zu Allah Azza wa Jal weinend im Sujud Allah bitten, damit Allah Azza wa Jal uns nicht von der 72 Gruppe macht, sondern von der geretteten Gruppe macht. Denn in einem Hadith sagt Prophet a.s., dass, wo Allah Azza wa Jal sagt, ja, alle Diener sind in der Irre. Außer die, die ich recht leite. So bittet mich um Rechtleitung, damit ihr recht geleitet werdet. Das heißt, wir müssen jeden Tag darum bitten, dass Allah uns recht leitet. Keiner von uns kann sagen, Achi, dass ich bin auf dem geraden Weg. Ich habe die Wahrheit. Ich vertrete die Wahrheit. Ja, ich habe diesen richtigen Manage. Ich habe die richtige Aqida. Jeden Tag darum bitten. Weil Allah ist derjenige, der die Herzen dreht und wendet, wie er will. Und er wird bestimmt denen geben, die aufrichtig sind, die ehrlich sind. Und vor allem, die demütig sind. Denn Allah Azza wa Jalla gibt den Demütigen. Gibt den Menschen, die nicht angeben, die nicht prahlen. Und wo es nicht um die Persönlichkeit geht, sondern demütig sind. Subhanallah Malik. Und möge Allah Azza wa Jalla uns von denen machen. Aber jetzt kommt die Frage, geht das auch ins Herz hinein? Das ist die Frage. Und das ist auch der Knackpunkt, warum wir heute eigentlich so viel hören, aber wir trotzdem nicht handeln. Warum? Weil unsere Herzen was sind? Unsere Herzen sind verstockt. Unsere Herzen sind dreckig geworden, liebe Geschwister. Und das ist das Problem nämlich. Ansonsten, wir nehmen das wahr. Wir wissen, Gebet, ich muss beten. Ich weiß, dass ich beten muss. Spenden. Ist gut, wenn ich spende. Ich weiß, dass ich spenden muss. Ja, aber ich tue es nicht. Das bleibt nur in der Sitzung vielleicht. Wenn ich rausgehe, aus dieser Tür, wenn ich rausgehe, alles vielleicht wieder vergessen. Und deswegen müssen wir schauen, liebe Geschwister. Müssen wir über das Herz reden. Und es gibt einen Ibn Qayyim, Rahimullah, sehr, sehr schöne Sachen gesagt über diese Sachen. Sehr, sehr schöne Sachen erzählt über das Herz im Islam, liebe Geschwister. Weil nur ein demütiges Herz ist ein wachsames Herz. Nur wenn dieses Herz Allah richtig fürchtet, Achi, wird es auch das tun, was Allah von uns verlangt. Und schau, Prophet a.s. gibt ein schönes Beispiel. Er sagt, dass das Herz, es gibt ein Klumpenstück Fleisch im Körper des Menschen. Wenn das gut ist, ist alles gut. Und wenn das schlecht ist, ist aber alles schlecht. Was ist das? Qalb. Das Herz. Das heißt, wenn mein Herz gut ist, ist in dem Sinn was? Ist alles andere auch gut. Und Ibn Qayyim, Rahimullah, gibt auch ein schönes Beispiel. Subhanallah Malik. Er sagt, dass das Herz ist wie ein König. Das Herz ist König. Und er sagt, alles andere sind seine Soldaten, seine Untertanen. Das heißt, wenn der König gut ist, sind die Soldaten, seine Untertanen auch gut, richtig? Weil er gibt die Befehle. So, dein Herz ist dein König. Wenn dein König das Herz die Befehle gibt, dann werden deine Augen kein Haram sehen. Dann werden deine Ohren kein Haram hören. Dann werden deine Füße nicht zu Haram gehen. Dann werden deine Hände nicht Haram anfassen. Und deswegen müssen wir schauen auf unser Herz, liebe Geschwister. Warum hören wir die Verse von Allah Azza wa Jal? Warum hören wir die Hadith des Propheten alaihissalatu wassalam? Aber tun es nicht. Das muss sich jeder von uns, und das gilt für mich genauso wie es für euch, für uns alle gilt das. Weil jeder Einzelne von uns kann sich verbessern. Kann sich verbessern. Vielleicht der eine oder andere betet weniger Qiyam al-Layl als der andere. Dass man nachts zum Gebet aufsteht. Vielleicht der eine oder andere fastet nicht Montag und Donnerstag. Vielleicht der eine oder andere hat Probleme mit dem Morgengebet, mit dem Fajr-Gebet. Warum? Schaut mal, obwohl, wenn wir zur Arbeit gehen, sagen wir was? Der Arbeitgeber sagt, du bist um 6 Uhr hier. Du sagst nicht, du bist um 6 Uhr da. Du bist um 5.55 Uhr bist du da. Warum? Weil du hast Angst. Es kann Konsequenzen geben. Dass der Arbeitgeber dir was sagt, ja, pass mal auf, beim nächsten musst du früher kommen, ansonsten kürzt du den Gehalt, bekommst eine Abmahnung. Wir haben Angst, richtig? Aber wie kann es dann sein, dass Allah Azza wa Jal uns zum Fajr ruft, aber wir nicht pünktlich sind? Ja, fürchte ich die Schöpfung mehr als den Schöpfer? Dann stimmt was mit meinem Iman, mit meinem Herzen was nicht. Sagen wir nicht La ilaha illallah? Sagen wir nicht La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Haben wir nicht bezeugt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah? Und bezeugt, dass Muhammad a.s.w. sein Gesandter ist? Haben wir, oder? Was ist eines der größten Probleme, liebe Geschwister? Das sind unsere Sünden. Unsere Sünden machen uns kaputt. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal in Surah 83, Vers 14, er sagt nein. Und das, was sie zu tun pflegten, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen gelegt. Was sind das? Ihre Sünden, Achi. Ihre Sünden haben sie fertig gemacht. So, und das sagt Hassan al-Basri, rahimahullah, wird gefragt, sinngemäß, warum stehen die Menschen nicht auf zum Nachtgebet? Warum können sie nicht aufstehen? Und schau, das ist die Weisheit des Salaf, liebe Geschwister. Wie Hassan al-Basri antwortet, rahimahullah, er sagt, sie sind gefesselt an ihren Sünden. Sie können nicht aufstehen, warum? Weil die Sünden hat sie dafür geführt, dass sie gefesselt sind. Was ist das Problem? Die Sünden, Achi. Und du siehst heute, und ich gebe euch ein Beispiel, schaut mal, Achi. Ihr macht vielleicht mit vielen Dauer. Viele Geschwister, die hier sitzen, und möge Allah sie, also reichlich belohnen dafür, machen Dauer. Aber du wirst sehen, mein lieber Bruder, wenn du mit denen redest, er sagt, ich liebe Allah. Ich liebe den Gesandten, alaihissalatu wassalam. Du sagst, Achi, du musst aber beten. Er sagt, ja, Bruder, ich weiß nicht, ist schwer, ist schwer. Warum sagt er das? Weil die Sünden machen ihn kaputt. Die Sünden haben was gemacht? Haben einen Belag auf sein Herz gelegt, Achi. Haben einen Belag auf sein Herz gelegt. Das heißt, du redest, weil diese Wörter sind Sachen, die in dein Herz reingehen müssen. Weil Allah Azza wa Jalla sagt es im Koran. Und wenn sie die Verse von Allah hören, wirst du sehen, wie sich demütig niederwerfen vor Allah. Und wie aus ihren Augen Tränen kommt. Heute keine Niederwerfung, keine Tränen, im Gegenteil. Noch eine Rechtfertigung, warum man nicht betet. Aufpassen, seid von Menschen, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, auch wenn die anderen Menschen gegen dich sind. Weil das ist die Eigenschaft dieser Umma. Dass wir den Munker, dass wir das Schlechte, ja, dass wir dagegen sind. Dass wir dagegen ankämpfen. Und dass wir das Gute gebieten. Weil wenn das aufhört, liebe Geschwister, und wir einfach wegsehen und nichts tun und nichts machen, wird die Strafe von Allah kommen. So wird die Strafe von Allah Azza wa Jal kommen. Und wenn wir uns fragen, wie kann unser Herz sich verbessern? Wir wissen, dass der Imam al-Sunnah wal-Jamal steigt und sinkt. Richtig? Steigt und sinkt. Mit guten Taten steigt der Iman, mit schlechten Taten sinkt der Iman. Das ist mit jeder schlechten Tat, die du tust, Achi, die geht schlecht. Das Herz ist schlecht. Du fühlst dich schlecht, du fühlst dich mies. Und mit jeder guten Tat, die du machst, bekommst du Motivation. Warum? Weil der Iman steigt. Dein Iman steigt. Und deswegen müssen wir aufpassen, was uns schadet und was uns nützt, liebe Geschwister. Und mit jeder Sünde, die du tust, bekommst du einen schwarzen Fleck rein. Mit jeder Sünde, die du tust, lieber Bruder. Weil diese Sünden führen dazu, die führen dich in den Abgrund. Und eröffnest du auch für wen? Den Weg für Shaitan. Das ist einfach. Wer der Sünden hat, ist natürlich für ihn klar. Und deswegen musst du sehr, sehr aufpassen, achi. Müssen wir sehr, sehr aufpassen. Ja? Und Ibn Qayyim Rahimullah sagt, Wissen und Iman sind die beste Ausrüstung für Herz und Seele. Wissen und Iman. Dass du Wissen über Allah Azza wa Jalla hast. Schau mal, wir glauben, dass wir Iman haben über Allah. Wir glauben, dass wir über Allah Wissen haben. Wenn wir Allah richtig kennen würden, liebe Geschwister, dann würden wir noch mehr opfern. Dann würden wir noch mehr tun. Dann würden wir uns noch mehr bewegen. Dann würden wir noch mehr Qiyam al-Layl beten. Dann würden wir noch mehr Dauer machen. Würden wir noch mehr Gutes tun. Würden wir unsere Eltern noch besser behandeln. Noch mehr spenden. Noch mehr tun und noch mehr bewegen. Und deswegen, ach, ich rate mir und euch, Wissen anzueignen. Wissen anzueignen, Wissen anzueignen, Wissen anzueignen. Allahu Azza wa Jal sagt, nur die Ulama, die Gelehrten, die Wissenden fürchten mich am meisten. Desto mehr du Wissen über Allah hast, desto demütiger bist du. Und schaut die Tabi'in an. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Was einer der Tabi'in gesagt hat. Er sagt, wenn einer sagt, ich habe Wissen, wisset, dass er eher die Hälfte der Unwissenheit hat. Und wenn er sagt, ich habe kein Wissen, so wisse, dass er die Hälfte des Wissens hat. Tabi'in. Auf was holen sie es wieder runter? Auf Demut. Auf nicht sagen, ich habe Wissen, ich habe Titel, ich habe das, ich habe jenes, ich habe dieses. Nein, Achi. Sondern die Demütigen. Demut zeigen. Nicht mit einer hohen Nase durch die Gegend gehen. Nicht prahlen, nicht angeben. Nasir annehmen. Gedanken machen. Verinnerlicht, ist das richtig, das, was der Mann mir erzählt? Stimmt das mit Koran überein? Dann akzeptier das. Und möge Allah uns nicht von den Hochmütigen machen, liebe Geschwister. Denn Wallah, diese Hochmut ist das, was Iblis vernichtet hat, mitunter. Dass er gesagt, ich bin besser als Adam. Ich bin besser als Ibn Adam. Ich bin besser als sie, hat er gesagt. Subhanallah. Und immer ist nicht ein Prophet gekommen, ein Gesandter gekommen. Was haben sie gesagt? Sie waren immer hochmütig gewesen. Und was hat das dazu geführt? Dass sie die Rechtfertigung nicht bekommen haben. Weil dieser Hochmut, diese Angeberei, diese Prahlerei ist das, was die Menschen vernichtet. Und das, was passiert dann? So, du kommst nicht mehr an die Wahrheit dran. Und deswegen, um dein Herz zu verbessern, liebe Geschwister, rate ich euch und mir zu fasten. Montag und Donnerstag zu fasten. Warum zu fasten? Vielleicht sind viele von uns ledig. Vielleicht sind viele von uns nicht verheiratet. Ach, ich faste, dass du deine Gelüste und deine Begierden unterdrückst. Das sagt der Prophet, a.s.w. Weil was haben wir gesagt? Die Sünden führen zu was? Führen dazu, dass das Herz kaputt geht. Wenn du fastest, weil die größte Fitness, was für den Mann ist die Frau? Und wo leben wir? In einem Land, wo die Abscheulichkeiten offenkundig sind. Offenkundig. Ach, von uns hat jeder Nefs. Von uns hat jeder Begierden. Ob mit Bart oder ohne Bart. Jeder von uns. Ja? Keiner von uns ist Masum. Keiner von uns. Kann sein, eine hübsche Frau geht vorbei, du guckst weg, auf einmal Shaitan drückt und sagt, guck nochmal. Kann passieren. Mensch, keiner von uns ist perfekt. Und deswegen, um das zu unterdrücken, gibt der Prophet aus dem eine Medizin. Also fastet. Aber wenige tun es. Warum? Weil das Herz, Sache. Prophet a.s.w. gibt diese Sache, aber was tun wir? Wir machen es nicht. Ja, wie willst du denn deine Blicke senken? Was passiert, wenn die Türen verriegelt sind? Was passiert, wenn du alleine vor deinem Laptop sitzt? Was passiert, wenn du auf einmal keiner zu Hause ist, du bist alleine vor dem Laptop, machst deine E-Mail-Adresse an, auf einmal, halbnackte Frau ist da. Gehst du auf den Link drauf oder nicht? Überlege nachher. Wallahi, überlege und Allah fürchten. Du denk ja nicht, dass du alleine bist. Achi Uthman ibn Affan, radiallahu an, hat niemals nackt geduscht. Subhanallah. Weil er Haya hatte vor den Malaika, die neben ihm waren. Und Prophet a.s.w. sagt, wie kann ich mich, ja Aisha, wie kann ich mich vor ihm schämen, wenn die Malaika vor ihm Haya haben? Wenn die Malaika sich vor ihm schämen? Das ist Haya, liebe Geschwister, das ist Adab. Und denke ja nicht, dass du alleine bist, wenn keiner da ist. Allahu Azza wa Jalla ist gewiss mit uns. Allahu Azza wa Jalla sagt auch bezüglich dem Fasten, in Surah 2, Vers 183, oh, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig. Diese Sache ist eine Sache, das zu Gottesfurcht führt, liebe Geschwister. Und das darf nicht unterschätzt werden. Das Fasten, da, und vor allem, ich hatte jeden, mir auch, vor allem die, die verheiratet sind, zu fasten, liebe Geschwister. Weil keiner kann uns erzählen, dass er nicht guckt. Weil der Nefs will es. Der Nefs will es. Der Nefs will die Frau. Der Nefs will die Party. Der Nefs will Spaß. Der Nefs will die Begierden. Das will er. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber das Paradies, Achi, ist kostbar. Paradies ist kostbare Ware. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach, Achi. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal in Surah 6, Vers 162 bis 164, er sagt, und verkund, sprich Mohammed, sag, mein Leben, mein Tod, meine Opferrede, mein Gebet, alles ist vor Allah, den Herrn der Welten. Also du musst alles opfern. Mein Leben und mein Tod, sagt Allah. Alles muss für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und was sagt Allah Azza wa Jalla? وَالَّذِينَ آمُنَ أَشَدُّ حَبِّ لِلَّهِ. Diejenigen, die glauben, sind heftiger in der Liebe zu Allah. Die lieben Allah mehr als alles. Wie kannst du sagen, ich liebe Allah mehr als alles, aber stehst nicht zum Fajr auf? Das ist nur Mund. Das ist nur mit Mund gesagt. Nur erzählt, nur gelabert ist das, aber nicht vom Herzen, Achi. Und was ist Imam al-Sunnah wal-Jama'ah? Glauben mit Herzen, aussprechen und handeln. Das ist Iman. Ich kann nicht sagen, mein Herz ist rein. Ich bin gut, mein Herz ist rein. Dein Herz ist rein, aber du betest nicht. Was sagt denn? Also kann dein Herz nicht rein sein. Und das ist das Problem, liebe Geschwister. Wir erzählen viel und sagen, wir glauben vom Herzen, aber handeln, kein Problem. Und das ist das Problem, wo wir uns jeder muss sich diese Sache an den Kopf schreiben, mache. Jeder einzelne von uns. Mache ich diese Sachen, die eigentlich vom Koran und Sunna höre, mache ich diese Sachen oder nicht? Und wenn ich sie nicht mache, warum nicht? Guck mal auf deine Taten, guck mal auf deine Sünden. Versuche es zu unterlassen. Achi, warum die meisten Leute in der Irre sind? Und ihr wisst es, in jeder Stadt fast genau dasselbe. Wenn du guckst, Bibliotheken meistens Türken, Marokkaner, Araber. Wenn du guckst, in den Bordells meistens Türken, Marokkaner, Araber. Du guckst in den Diskotheken, Achi. Du guckst, wer steht am meisten an der Schlange? Mehmet, Fuad, Khalid, Abdurrahman, Abdullah. Subhanallah. Ist das nicht erbärmlich, Achi? Dann blutet nicht das Herz. Sagt irgend so ein... A'udhu billah, so ein Türsteher, ach, du kommst rein, nee, du kommst nicht rein. Guck, was für eine Erniedrigung. Die Leute erniedrigen, Achi, vor so einem Schrott. Vor so einem Abschaum, Achi. Du bist Muslim, ja, Achi. Du bist was Wertvolles. Allah Azza wa Jalla hat dich geehrt, indem er was gemacht hat, indem dich als Muslim. Du bist Muslim. Du bist ein Allah-Ergebener. Und du lässt dich nicht erniedrigen, Achi. Und deswegen, wenn wir sowas sehen, liebe Geschwister, uns muss das Herz weinen. Ansonsten, wo ist dein Iman? Sagt Prophet, ihr seid nicht eher gläubig, bis ich das für euch wünsche, auch nicht für euren Bruder wünscht. Allah hat dich, guck mal, Allah hat dich ausgewählt. Du hast Bart vielleicht. Du trägst Kamis, du trägst Kürze und dies und das, alles drum und dran. Aber du achtest nur auf dich selber und vor 3-4 Jahren warst du auch selber in dem Schrott drin. Aber jetzt, wenn du die siehst, ach, gehst du so rüber. Ja, siehst du, ich bete. Ach, ich fürchte Allah. Fürchte Allah, dass Allah nicht deinen Platz tauscht. Dass du nicht wieder zu dem Schrott gehst und dass der andere zurückkommt und noch besser wird als du. Aufpassen, Achi. Und ich gebe mir und euch den Ratschlag, kümmert euch um die Geschwister, Achi. Und sei ein gutes Vorbild, Achi. Sei ein gutes Vorbild. Indem du die Menschen dazu aufrufst, Koran und Sunna zu befolgen, auch wenn sie dich bekämpfen. Beharre da drin. Denn nach jeder Erschwernis kommt gewiss die Erleichterung. Bi'iznillahi azza wa jalla.